Aber ich glaube, wir müssen noch ein bisschen normal reden, sonst ist es super weird. Wir haben es ja letzte Folge schon angekündigt. Heute machen wir die große ASMR-Folge. Die 5 besten Gerichte zum sexuell aussprechen. Damit ist, glaube ich, ASMR schon ganz gut erklärt. Ja. Wir versuchen, euch ein bisschen anzuregen in diesen kalten Zeiten. Mhm. Euch ein bisschen so nah an euer Ohr zu kommen, wie sonst keiner. Ja. Und vor allem die Spannung hochzuhalten, um dann wieder voll einzusteigen, sobald die Mensa aufmacht und auch die Gerichte nochmal einfach so zu hören. Und jetzt, wir haben ein bisschen ein größeres Programm sogar noch vor, weil wir haben gedacht, wir haben die letzten 5 Folgen völlig ungeplant gestartet. Teilweise ist es auch sehr chaotisch geworden. Heute die große Planungsfolge, würde ich sagen. Also wir machen erst die Plätze 4 bis 5. Also 5 bis 4. 5 bis 4, ja. 5 bis 4 der ASMR-Essen. Dann machen wir noch die große Mensa-Typologie. Ja. Das heißt, wir haben uns ein paar Typen rausgesucht, der typische Mensa-Besucher. Oder auch der nicht so typische Mensa-Besucher. Vieles dabei. Also die große Mensa-Typologie und dann am Ende unsere Top 3. Die Top 3. Oh yeah. Genau. Gut, dann lass uns doch direkt starten mit Platz 5. Mensa ASMR Essen. Wer will denn anfangen? Wer hat die geölte Stimme? Okay, mein Platz 5 ist der Kaiserschmarrn. Oh boy. Mit Apfelmus. Das ist hart vorgelegt. Nicht schlecht. Ja, nicht schlecht. Okay, dann mach ich mal noch einen Platz 5. Ja? Das ist eigentlich super unsexy, aber egal. Man muss sich ja steigern. Die Hähnchenbrutterei. Curry-Tip. Okay, und ich habe den gebackenen, marinierten Hirtenkäse Pergament. Das war vielleicht ein bisschen arg peeig, ne? Ja, also peeig, genau. Okay, ist gut, dass ich kein P mehr hab. Muss es smoothen. Ich hab ja so B's. Ich bin auch total aufgeregt gerade. Oh, ich muss mich so voll zusammenreißen, dass ich nicht lachen muss. Echt schwierig. Ja, komm, dann denk nicht drüber nach, bring den nächsten. Platz 4. Boah, und meine Nummer 4. Lasagne. Mit Weißkäse und Oliven. Okay, ich mache aber direkt weiter, ja? Ich habe als nächstes. Geflügel-Saté-Spieß, Erdnusssoße und Röstzwiebeln. Okay, meine Nummer 4 ist Biftiki vom Rennen. Gut, dann haben wir das doch schon erledigt. Nice! Plätze 3 bis 1, dann am Ende. Ja. Und jetzt die große Mensa. Typologie. Da brauchen wir einen Zettel noch, ja. Wie fangen wir denn an? Ich würde mal sagen, ich fange mal an mit dem, ich habe ihn den Routine genannt. Es ist derjenige, der einfach aus Routine in die Mensa geht, ohne groß drüber nachzudenken. Ich glaube, es gibt viele Leute, die gehen einfach ohne großen Gedanken einfach in die Mensa, stellen sich in die Schlange, gucken sich gar nicht groß an, was es sonst so gibt, sondern es wird einfach direkt in irgendeine Schlange gegangen. Dann wird das Essen geholt, das Essen wird relativ, sag ich mal, zweckmäßig gegessen. Nüchtern auch wahrgenommen. Auch keine Emotionen gezeigt. Nee, da werden keine Emotionen gezeigt. Im Ausgabebereich. Genau, es ist, der Routine kommt eigentlich nur zur Befriedigung seiner Grundbedürfnisse. Seiner Routine auch. Ja, ist es auch ein notorischer Einzelgänger dann? Der geht alleine? Nee. Ja. Also kann schon auch vorkommen, würde ich sagen, aber es gibt auch Routine-Gruppen auf jeden Fall. Okay. Die, Aber würdest du sagen, die gehen nur aufgrund von, ich brauche jetzt Nahrung und zu dem Zweck gehe ich jetzt in die Mensa, die Routine erfüllt es sozusagen. Das ist nicht der Hauptgrund, oder? Die Routine ist schon auch das Social Event. Die Routine ist auch das Social Event und das Essen rückt ja in den Hintergrund. Okay. Eigentlich. Ah ja, okay, gut, ja. Ja. Nee, dann. So meine ich. So, das ist für mich der Routine. Die haben ihre festen Zeiten auch, wenn die immer gehen. Die haben ihre festen Zeiten und ihre festen Gruppen, ihre festen Konstellationen. Würdest du sagen, das gibt der Person auch so eine gewisse Struktur für den Tag? Sind wir das jetzt eigentlich? Nein, wir sind nicht der Außer, dass, wir sind, außer dass das Essen für uns im Vordergrund steht. Ja, ich sag mal. Sind es wir eigentlich? Ja, da gibt es auf jeden Fall eine Überschneidung, ja. Ich habe noch also. Von Tag zu Tag. Ich mach gleich mal den zweiten Typ auf, den habe ich den Connoisseur genannt. Connoisseur. Da würde ich dann eher uns vielleicht sehen. Also, das ist der, der tatsächlich sich sehr viele Gedanken über das Essen in der Mensa macht. Also er ist auch sehr routiniert in seinem Mensagang, aber es geht halt mehr ums Essen. Und es wird eigentlich, sag ich mal, die Gespräche in der Mensa bestehen zu 50-70% nur daraus, dass man irgendwie übers Essen redet. Das ist aber auch mehr geworden, seitdem wir diesen Spaß hier veranstalten. Das stimmt wahrscheinlich, ja. Aber auch vorher wir schon viel über das Essen geredet. Okay, ja, das ist auch nicht schlecht. Aber da und halt jemand, der sich sehr mit dem Speiseplan befasst, auch teilweise den Speiseplan der Woche auswendig kennt, das ist für mich der Connoisseur. Okay, und auch schon im Vorfeld weiß, was ich übermorgen nehme, sozusagen. Zum Beispiel, ja. Ja. Genau. Okay. Ja, da hätte ich jetzt mal zwei in die Runde geworfen. Ich werfe mal eine hinterher. Und zwar habe ich noch den Sparfuchs. Also es gibt natürlich die Leute, die sagen, der Preis ist unschlagbar für das, was ich kriege. Preis-Leistungs-Verhältnis, klasse. Ich gehe in die Mensa, klar, da gibt es keine Alternative sozusagen. Und ich glaube, dass die Person auch nicht so, ist nicht so wichtig, was da auf dem Teller ist. Also vielleicht tendiert der Sparfuchs auch häufiger mal zum schnellen Teller. Ja, wahrscheinlich, oder? Naturgemäß. Oder vielleicht sogar günstiges Buffet plus Nachschlag. Gibt es natürlich so eine graue Zone sozusagen, aber ich meine, es ist einfach günstig. Und wenn man jeden Tag da ist, gibt es auch die Leute, die abends noch gehen und wenn man sich dann hochrechnet so, abends, mittags, günstig da essen. Ja, schon. Da spart man schon Geld. Ja, auch gerne am Abendessen gesehen, auf jeden Fall, der Sparfuchs. mit noch einer anderen Gruppe, die auch sehr gerne am Abendessen gesehen wird. Und zwar den Weirdos. Ah, ja, man kennt sie. Es gibt einfach so je nach Definition, 1 bis 25 Typen in der Mensa, wo man einfach so ein bisschen denkt, das ist ein Weirdo einfach. What are you doing? Okay. Also wir müssen ja jetzt niemand hier schämen, aber ich glaube, jeder, der irgendwie in der Mensa-Rempertstraße unterwegs ist, kennt mindestens 2 bis 3 Köpfe, die einem da sofort einfallen, wo man denkt, was macht ihr eigentlich sonst so? Seid ihr wirklich jeden Tag da? Ja. Oder nicht? Oder was würdet ihr machen? Oder was macht ihr zum Beispiel jetzt, wo die Mensa nicht offen hat? Die Weirdos. Ja. Ja, ich weiß auch nicht. Ich hab das aber auch ein bisschen aufgegriffen. Ich habe ihn Old Mac Weirdo genannt. Old Mac Weirdo. Es gibt auch die etwas älteren Semester. Betrifft es häufig, ja. Die teilweise ein bisschen weird unterwegs sind, ja. Ja. Also ein bisschen, meistens judged man da natürlich vom äußeren Erscheinungsbild. Aber absolut, aber auch manchmal hat man auch schon Dinge mitbekommen, wo sich das äußere Erscheinungsbild dann bestätigt hat. Absolut, ja, absolut. Also sind entweder so auch total einzelgängerisch unterwegs oder suchen irgendwie aus unerklärlichen Gründen komische Gespräche dann auch teilweise. Ja, so. Kommt selten vor, dass sich so jemand zu dir an den Tisch setzt, aber ich habe mal so Werbeaktionen machen müssen in der Mensa und was da teilweise so für Leute an den Rand treten, die einem nur ein Gespräch reindrücken wollen, wo zu irgendwelchen Themen, ja. Also was so Jugoslawienkrieg oder so, wie es das fand, oder? Nee, aber einer hat mir erzählt, dass er derjenige war, der irgendwie die Atombombe an der Atombombe mitgeforscht hat, ohne es zu wissen und so weiter. Irgendwie so ein älterer Physiker oder so. Ja, kann man glauben oder auch nicht. Man trifft vielleicht auch die unglaublichsten Gestalten, aber irgendwie beim Essen ein bisschen weird. Old Mac Weirdo. Ich muss sagen, es ist auch ein bisschen eine Angst von mir, der Weirdo zu werden. man hat ja jetzt schon einige Jahre auf dem Buckel und ist jetzt schon langsam auch einer der Älteren, auch gerade so, wenn man mit dem KG4 abhängt, merkt man schon langsam so, okay, so langsam, ja, alle sind jünger, langsam sieht man es auch, dass alle jünger sind. Ja. Und wann erreicht man selber die Schwelle, wo die anderen einen so als Weirdo oder Old Guy Weirdo angucken? Solange du und so denken, der ist immer noch hier. Solange du keine Plastiktüten anfängst zu tragen, glaube ich, bist du auf der sicheren Seite. Bin ich noch gut. Ja, okay, dann okay. Ja. Es kommt ja auch immer darauf an, wie man sich verhält. Also ich meine, manche machen vielleicht auch komische Sachen in der Mensa, wo man dann denkt, hey, was machen die da eigentlich? Ja. Ja, soweit ist so es noch so nicht gekommen. Obwohl, gut, ich habe schon mehrfach weggetuppert. Ich weiß nicht, das kann vielleicht auch schon sein. Ja, das kann ja auch schon als weird sein. Also ich glaube, es wirkt oder weird, wenn man irgendwie einfach sich ein Essen holt, direkt an den Tisch, alles wegtuppert und wieder geht. Oder halt Sparfuchs. Oder halt Sparfuchs, ja. Oder halt auch vorausschauend. Der Vorausschauende zum Beispiel. Weil der Vorausschauende weiß, morgen gibt es nichts Gutes in der Mensa. Ja. Oder der, wie hast du nochmal genannt, der Cotisseur? Der Connoisseur. Connoisseur. Der könnte schon der auch tubern. Ja. Ich meine, der weiß, was es die nächsten Tage gibt, auswendig. Ja. Und wenn es da halt dann was gibt, was er nicht mag, dann tubert er sich was weg, um die nächsten Tage gut zu überleben. Geht aber nächsten Tag trotzdem in die Mensa, nimmt sich das Mitgetupperte wieder mit und erwärmt es dann in der Mikrowelle. Das wäre Next Level Shit. Das wäre Next Level, kann man schon mal machen. Also ich mein, ja, okay. Okay. Ja, dann ich sag mal den nächsten... der eigentlich von Janis kommt, Grüße an Janis, das U-Boot. Aha. Ah ja, das U-Boot. Taucht nur einmal im Jahr auf. Und ja, das sagt eigentlich alles. Leute, die quasi nicht in die Mensa gehen, nur irgendwie, wenn es unbedingt sein muss, weil mal irgendwas, keine Ahnung ist. Weißt, einmal im Jahr. So. Weil die Katerfraktion von der Party am Freitag, am Samstag geschlossen in die Mensa geht zum Beispiel. Zum Beispiel. Geht mal mit. So was auch. Da geht mal mit, stimmt, ja. Ein oder andermal. Ja, das ist das U-Boot. Ich habe noch den aufdringlichen Flirter. Uha. Ja. Habt ihr das schon mal beobachtet? Nee, tatsächlich nicht. Ja, das ist ganz unangenehm, wenn man das beobachtet. Okay. Das ist sicherlich auch unangenehm, wenn man da angeflirtet wird. Ja. Okay. Beim Essen. So jemand, der auch so alleine durch die Mensa streift und sich dann nach hilflosen, alleinsitzenden, manchmal auch nicht alleinsitzenden, ist dann noch weirder. Wenn dann eine oder einer aus dieser Gruppe angeflirtet wird, meistens sind natürlich Frauen das Ziel. Das ist weird, ja. Gehört auch zur Subkategorie der Weirdos. Subkategorie? Ja, auf jeden Fall. Die Leute, die in die Mensa gehen, um zu, ja, aber das hast du schon mal gesehen. Mhm. Echt? Mhm. Das wäre mir jetzt noch nie aufgefallen. Ja, da war ich auch alleine, weißt du? Wenn man alleine ist, dann entweder... Also, flirttechnisch finde ich es problematisch. Wenn man es gut macht, okay. Aber wenn man so von zwei Tischen entfernt merkt, was da abgeht, dann... Also ich meine... Und das ist unangenehm. Ja, nicht so smooth auf jeden Fall. Ich habe sogar auch schon mal was gesehen. Ja, stimmt, ja. Aber habt ihr es häufig gesehen, wo die Person, die angeflirtet wurde, saß in Gruppen oder saß die allein? Sowohl als auch. Weil ich würde sagen, dass schon die meisten Leute entweder zu zweit, mindestens zu zweit in die Mensa gehen. Ja. Das heißt, es ist immer, also braucht erstmal deutlich mehr Überwindung, da irgendwie sich dann einzuklinken, ohne gleich... Aber wir sind komisch, ja, rüberzukommen. Ja, aber die Leute, die da so komisch das auch machen, denen ist es ja gar nicht so bewusst, glaube ich, vielleicht auch. Das ist komisch. Kann sein, ja. Ich würde es eher, also, während der Lernphase machen. Ah. Das ist an einem Tisch sozusagen. Achso, ich habe jetzt gedacht, weil du die Verzweiflung ausnutzen willst. Die tröstende Schulter machen. Nein. Ja, okay. Hey, gutes Argument. Was ist mit dir los? Also, naja. Okay, schwieriges Thema, ja. Ich meine, eigentlich ist das schon okay, aber wenn es halt weird wird, dann ist es auch nicht okay. Weil ja, es halt immer, das ist ein schmale, ganz, ganz schmaler Grad. Ja, schmale Grad. Das stimmt, ja. Ist immer, ich finde es prinzipiell schwierig, sich dann so eine Gruppe einzuklicken in jegliche Gruppe. Eine Gruppe auf jeden Fall. Es ist immer so, wann sagt man was nicht, oder dass man was sagt, das nicht irgendwie komisch rüberkommt. Ja, das ist immer so, das sind immer schon, die Gruppen sind sehr geschlossen in der Mensa. Weiß nicht, vielleicht ist es auch nur bei unserer Mensa so. Also uns hat noch niemand angesprochen. Aber ich glaube, weil da immer so gefachsimpelt wird über irgendwelche Bestandteile des Essens wahrscheinlich. Ja, da denke ich, oh Gott. Da denke ich, oh Gott, esst doch einfach nur und geht wieder. So. Okay, wir sind wahrscheinlich tatsächlich auf dem Weg, weird aus. Ja. Ja. Ich meine, wir haben einen Mensa-Podcast gestartet, also... Ja, fucking weird. Wie weird kann man eigentlich werden. Ja, oder... Ja. Gut. Ich werfe jetzt auch mal einen ein. Ja, hau raus! Ich habe nicht mehr viel, deswegen ich habe noch ein bisschen was. Es gibt auch die Leute, die sagen, ich habe da kein richtiges Schlagwort für gefunden, aber die Hauptsache Carbs. Die gehen einfach rein, Hauptsache Magen. Ah, ja. Das ist egal, welche Schlange lang. Also, die nehmen zum Beispiel die Schlangenlänge als Kriterium und sagen, ja, schneller Teller, ist gerade wenig los, schnell hin, zack. 5 Minuten das Essen runtergeschlungen und wieder zurück in die Bib. Ja, das ist der Pumper, würde ich sagen. Oder? Nee, das ist nicht der Pumper. Nee. Doch, klar. Der Pumper, der auch schon... Gut, er will auch das Eiweiß natürlich, aber ja, er will genau, auch die Carbs. Der hat dann einfach einen Shaker dabei und... Shakt sich das Eiweiß, macht dann Mahlzeit. Rein. Aber wer will denn einfach nur die Carbs haben? Das sind die... Footballer. Ich glaube, das sind die halt irgendwie nicht so viel Freude oder Genuss am Essen haben. Die einfach sagen, ist mir scheißegal, was ich esse, Hauptsache ich esse. Ah. Weil ich meine, die, okay. die ja. viele Essen sind sehr kohlenhydratlastig auch, vor allem die schnellen Teller. Nicht immer, aber oft. Ich sag mal, wenn es Nudeln mit Soße gibt, zum Beispiel. Und die gehen dann an, sind auch nicht lang da. Also die kommen und lernen dann weiter. Ja. Ja, ja, gibt auf jeden Fall Überschneidung mit dem Routine dann. Weil mhm. da würde ich auch sagen, es wird eher schnell und Hauptsache satt gegeben. Ja. Okay. Dann hätte ich noch ein Angebot, die, ich kann nicht alleine in die Mensa gehen, Menschen. Ja. Es gibt so Leute, die können nicht allein in die Mensa essen gehen. Ja, habe ich. Die würden dann sich lieber was woanders holen. Habe ich mir auch aufgeschrieben und habe ich den, sagen wir mal, die Mitläuferin genannt. Wir müssen ja auch ein bisschen gendern. Ah ja. Also quasi geht nur in die Mensa, wenn auch andere Leute mitgehen. Und quasi auch die anderen Leute müssen ziehen. So, also die Person kommt nicht selber auf die Idee, ich gehe jetzt in die Mensa. Sondern es ist eher so, eine Gruppe entscheidet, ah, wir gehen jetzt nach dem Seminar noch in die Mensa und dann kommt die Person auch noch mit. Ah, okay. Also sie würde niemals alleine auf die Idee kommen, in die Mensa zu gehen. Ich hätte das Kriterium nicht da. Nicht hätte ich hätte aber gesagt, die Person, auch wenn sie selbst die Initiative ergreift und Leute fragt, hey, habt ihr Bock auf die Mensa und niemand zusagt und trotzdem ein geiles Gericht gibt, so gebackene Aubergine zum Beispiel, gehen, ja. dann trotzdem nicht gehen, weil shit, ich muss alleine in die Mensa, was mache ich da? Wenn mich jemand anspricht, was mache ich da? was mache ich in der Schlange, die 15 Minuten? So. Mhm. Ja. Ja. Das habe ich auch schon. Ich bin am Anfang aber auch nicht so gerne allein in die Mensa gegangen mittlerweile, aber. Routiniert. Routiniert und weird. Routiniert und weird. Ja. Ja, gut, ich hab jetzt meine Typen durch schon tatsächlich. Ja, ich habe vorhin eigentlich auch meinen letzten schon irgendwie mal ein bisschen so gedroppt. Den Lone Wolf habe ich noch. Aber das ist nämlich das Gegenteil. Den Lone Wolf, ja, der alleine, der immer gerne alleine durch die Mensa streift mit Kopfhörern drin. Stimmt, ja. Möglichst groß und einnehmend diese Kopfhörer auch als Signal trägt, dass er auch bitte nicht angesprochen werden möchte. Ja. Nicht schlecht, ja. Und ja, auch eigentlich relativ, ja gut, die sind nicht mehr so schnell am Essen. Ja, so bedächtig wahrscheinlich eher, ne? Aber schon halt zum Essen da und vielleicht ein bisschen auf dem Handy lesen nebenher und reinmampfen. So. Ja, bei mir ist es die Solo-Gängerin sozusagen. Die macht ihr Ding auch allein so. Zieht es durch. Wenn ihr sagt, der gebackene Aubergine habe ich richtig Bock, dann gehe ich auch allein. Ja. Also ich fall da manchmal auch rein, muss ich sagen. Absolut. Ich habe keine Kopfhörer dann auf, nur selten. Aber, wie gesagt, ich glaube, das habe ich letztes Mal schon gesagt, ich entspanne dann auch manchmal so ein bisschen oder versuche zumindest in der Schlange ein bisschen runterzukommen, gerade mit niemandem zu reden, gerade keinen Text irgendwie vor meinen Augen zu haben und einfach ein bisschen zu entspannen. Setze mich dann auch immer gerne wohin, wo es möglichst ein bisschen leiser ist. Und dann esse ich mein Essen und versuche es auch nicht zu schnell zu essen, was manchmal ein bisschen schwierig ist allein. Ja, im Sommer würdest du dich nicht auf die Wiese dann alleine setzen, oder? Hatten wir nämlich schon mal. Nee, prinzipiell so sitze ich eigentlich nicht auf der Wiese. Ich will am Tisch. Da hättest du deine Ruhe auf jeden Fall. Eher. Das stimmt. Keine Leute um dich rum. Das stimmt, aber im Sommer sitze ich gerne in der Kinderecke, weil die klimatisiert ist. stimmt. Das ist auch wieder der Weirdo. Das ist der Weirdo. Der alte Typ, der alleine kommt und sich in die Kinderecke setzt. Der ältere Herr geht in die Kinderecke. Aber ich sitze ja nicht auf dem... Kinder. Nicht auf den Kinderstühlen. Das muss ich auch mal dann anfangen noch. Ah ja, diese Plastikstühle sind besser fürs Kreuz. Nein. Ich würde schon gerne am Tisch essen. Ja. Das mit der Wiese habe ich nicht so ganz verstanden. Ich mache es mit, wenn Leute unbedingt in der Gruppe da auf der Wiese sitzen wollen und es da irgendwie voll besser ist und es keinen anderen Platz gibt, dann okay. Aber dann meinen Teller zu halten und dann zu essen, ja. Manchmal brauchst du auch schon das Messer auch zum Essen. Man isst dann auch sehr gebückt immer, ne? Weißt ja. So. Und vor allem, dass du immer nur weiße Jeans trägst, weißt du? Macht die Sache nicht einfach. Ja, meine weiße Jeans, ja. Dein White Denim Face. Ja, das ist schwierig dann. Kann ich mich nachher eigentlich nicht mehr blicken. Ja. Ich muss mir neue Jeans kaufen. Ja. Ja. Deutsches das ist Seminar. Tragisch. Yo. Hast du noch was? Ich hab noch was. Ich weiß es ja. Unerklärliche Quelle. Versiegt Quelle. Nicht. Ja, ich hab noch. Da falle ich manchmal auch unter. Ich glaube, ihr auch. Und zwar oh, wieder auch kein Schlagwort. Aber ich brauche die Mensa für die Struktur meines Tages, Mensch. Ah, ja. Also sozusagen, okay, das ist ein fester Termin, 13 Uhr. Okay. Den plane ich mir schon mal ein und drumherum bastle ich mir so meine Lernzeit oder meinen anderen Tagesablauf. Dann weiß ich mittags Mensa, 13 Uhr, dann weiß ich ungefähr 4 Kaffee und da habe ich dann auch einen Grund, auf mich aufzuraffen, das Haus zu verlassen sozusagen. Das gibt mir so Struktur. Auf jeden Fall würde ich da mich auch sehen, ja. Also wie gesagt, auch zugenommen diese Herangehensweise bei mir. Davor war es nicht so ein wichtiger Faktor in meinem Leben, aber wenn man gerade viel zu lernen hat eigentlich, dann ist es schon gut, wenn man direkt gegenüber vom Lernort sozusagen dann sein Essen einnehmen kann und dann auch mit so toller Gesellschaft. Mhm. Das ist schon cool. Ja, ich würde auch noch den Erfahrenen oder die Erfahrene reinwerfen, weil ich meine... Das ist was anderes schon, wie der Routinier und der... Ein bisschen schon, ich meine, der Erfahrene oder die Erfahrene, die weiß ganz genau, heute um 12 gehst du nicht in die Mensa. Wenn du dann Leute siehst, die um 12 in die Mensa gehen, dann denkst du so, oh, don't do it, baby. Mhm. Sorry für die Sprache, aber das denkst du dir dann vielleicht in irgendwie so einer Weise und dann weißt du ganz genau, ja, ich gehe nachher und da wird nicht so viel los sein und zum Beispiel 13:45 ist da eine Zeit, wo du dann einfach weißt, jetzt wissen es alle 40 Zuhörer. Ja, aber ich will ja zukünftig früher essen, das heißt, wenn alle dann da gehen, dann ist früher weniger los. Ach so, okay. Genau. Legit. Und den Ersti haben wir noch nicht. Den Ersti, stimmt. Die Ersti, kann ich das vergessen. Der oder die gar keinen Plan hat. Ja. Das ist schon, da muss ich mich, wenn ich mehr, ich habe versucht mich zurückzuerinnern, wie das war. Ja, ist das schon herb. Also ist gar keine Erinnerung. In der Schlange und dann weißt du gar nicht, denkst du, oh, die anderen Leute wissen alle ganz genau, wo geht's hin, welche Richtung, das welche Schlange, welches Essen nehme ich da jetzt. Und ich war froh, damals, dass ich so ein bisschen mitgezogen wurde. So, hey, hier stellen wir uns an, da gibt's das, jetzt holst du hier deine Karte. Ja, ich meine, das ist ja meistens so. Und man ist auch schnell drin irgendwie, habe ich das Gefühl. Also, ich sag mal, man braucht vielleicht eine Woche und dann hat man die Basics der Mensa verstanden, würde ich sagen. Das ist aber in allen Bereichen der Uni so, würde ich sagen. Und eine Woche für alle Bereiche? Nein, nicht für alle Bereiche, sondern das ist in allen Bereichen, nicht was ich, nee. Was anderes wollte ich eigentlich sagen. Ja. Ich habe mir nur gedacht, ich kann da jetzt dann nicht einhaken. Ach so. Aber kann ich offensichtlich. Ich sag mal, man versteht die Mensa schneller als seine Prüfungsordnung. Oh. Ja, auf jeden Fall. Also, Amen. Bis man weiß, wo die Mikrowelle steht, dauert es vielleicht ein bisschen länger. Ja, da das ist dann so. Oder wo der beste Platz ist, da braucht man schon auch Zeit. Das ist dann so ein, zwei Semester auf jeden Fall. Das braucht schon Zeit. Ja. Und auch natürlich, welches Essen genommen werden soll. Das kann nicht. Natürlich nur noch jahrelanger Mensa-Erfahrung werden. Auf jeden Fall. Oder treue Hörerschaft. Oder treue Hörerschaft, ja. Jo. Ja. Apropos Mensa. Wenn wir es gerade vom Thema haben. Ich habe gerade geguckt, ob es einen Speiseplan gibt für den Montag, 11.04., was ja 11.05., was wir ja gedacht haben, dass die Mensa da aufmacht. Bisher gibt es noch keinen Stand. Donnerstag, 18 Uhr. Wir nehmen heute mal früh auf. Ja gut, also wahrscheinlich würde auch ja sagen, es wird nichts nächste Woche. Vielleicht, ja. Keine Hoffnung, weil ich mich nicht enttäuscht, ihr wisst Bescheid. Ja. Schade aber, ja. Schade, ja. Ich hätte noch einen Typ. Ich weiß nicht, haben wir noch. Hau raus. Haben wir noch Zeit. Pass auf, ich guck mal. Wir haben noch 9 Stunden und 29 Minuten. Okay, alles klar. Ich habe die SD-Karte geleert. ich habe es mal die Kritikerinnen genannt. Ja. Es gibt ja auch die Leute, die der Mensa sehr kritisch gegenüberstehen. Oh, ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Gute Kategorie, ja. Aus irgendwelchen Gründen sagen die, ich esse da nicht, ich koche lieber selber. Richtig. Oder... Ich hole mir immer woanders, genau, oder mir schmeckt es da nicht. Und dann frage ich mich immer, ich würde gerne mal sehen, was du zu Hause kochst. Kannst du wirklich eine Bowl nachmachen oder, keine Ahnung, Mango-Linsen-Curry. Wir haben jetzt immer schön gegendert, ne? Aber sind die Kritikerin ist schon richtig mit innen benannt, weil es sind tatsächlich meine Erfahrung ist beides. Echt? Tatsächlich. Ja, von meiner Erfahrung so genannt, eigentlich fast nur Frauen. Ja. Nee, ich habe auch schon. Ja? Hättest du doch Mensa Kritiker? Den einen oder anderen getroffen, der gesagt hat, nee, geh ich nicht hin, komm mir lieber selber. Mhm. Dann hatte ich so, ja, aber du kannst ja nicht immer das so machen. Also ich meine, vor allem das Social Event ist ja manchmal schon auch im Vordergrund. Einfach. Ja, aber das ist schon cool. Das sind Leute, die prinzipiell sagen, sie kochen selber. Nicht, dass sie sagen, sie gehen woanders hin. Ja, aber die würden dann sagen, okay, ich koche vor und nehme das dann mit und esse dann halt mein gekochtes selber in der Mensa. Die gibt es auch. Aber die sind nicht so latent kritisch, die sind vielleicht eher so laktoseintolerant vielleicht und können dann die Penne nicht essen. Oder? Ach so, ach oder stimmt, ja. Oder haben irgendwie eine Allergie, was ja auch voll okay ist, weil da sind halt manchmal irgendwie Sellerie-Sachen drin zum Beispiel, wo man allergisch sein kann. Habe ich auch schon gehört von, ja. Aber es gibt die Leute, die partout da nicht reingehen. Ich meine, ich glaube, es gibt Leute, die saßen noch nie auf so einem orangenen Stuhl. Was man da verpasst hat. Schon, also ich finde, es gibt schon... essentieller Teil des Unilebens in Frankreich. Auf jeden Fall. Einmal den Arsch auf diesem Vitra-Stuhl platt drücken. Ja. Teurer hat man natürlich selten gesessen. Ja, und in einem Kaiserschmarrn. Das war schon meine Eins getroppt, verdammte Scheiße. Nee, es war nicht meine Eins. Aber du hast eine gute Überleitung geschaffen. Ja. Es geht vielleicht jetzt mit der Top 2 weiter. Ja, wir machen jetzt noch eine kurze Werbepause und dann... Kommt gleich ein Spaß. Okay, jetzt habe ich drauf gewartet, dass du jetzt irgendwie einen Jingle vorbereitet oder sowas. Ja, das fügen wir hinterher ganz kunstvoll ein. Ja, das ist eingefügt. Ich lasse mir da was einfallen im Schnitt. Gut. Okay. Lass uns die ASMR-Geschichte beenden. Und ich glaube, ihr müsst tatsächlich noch ein bisschen näher ans Mikrofon ran. Ja, okay. Ja, okay. Wenn ich da noch ein bisschen die Sexiness... Ich weiß nicht, ob du es zu dir schieben kannst. Das wird unangenehme Nebengeräusche, glaube ich. Aber okay, ich mache ganz viel Platz für dich. Kannst du deine Number 3 einflüstern? Okay, dann lege ich jetzt los mit der scharfen Asiasuppe. Du bist echt ein ASMR-Meister. Ja, kacke, ich habe halt auch jetzt die scharfe Asiasuppe. Da muss ich die halt jetzt auch performen, gell? Ich habe es halt dann in... Ja, das One gegen One, da muss ich noch ein bisschen lockern. Okay. Ja, vor allem die Lippen musst du lockern. Ihr könnt dann abstimmen unter we don't care at pinkshouse.de. Wer ist sexier? Schreibt uns, wer ist sexier, scharf, ja. Ah, so Felix? Der Dimpel. Okay. Du hast doch geübt, aber. Ja, ich meine. Er hat halt mal von der Asiasuppe. Ja. Und er hat noch die anderen Zutaten. Das ist natürlich ein Pluspunkt für dich. Ich gedacht, die hau ich noch raus. Ja, ja. Gemüse. Aber ich musste ja auch ein bisschen Raum bieten, dass du das noch besser machen kannst. Weil ich habe bei meiner Nummer 3 gedacht, so, da ist mir das erste Mal aufgefallen, was für eine sexuelle Anspielung da eigentlich. Ihr wisst genau, das ist mir bei sehr vielen Essen gerade auch aufgefallen. Ja, ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Ja. Ihr wisst, was jetzt kommt. Und zwar. Dicke Fritten. Also, das ist schon ein bisschen. Das ist schon ganz schön frech, oder was die da haben? Ja, ich hab's auch gedacht. Ja. Vielen Dank. Aber deswegen gehört das unbedingt auf so eine sexy List. Ja. Ja. Mhm. Was ist da noch dabei bei den dicken Fritten? Keine Ahnung. ich hab die dicke Fritten auf 2, also es wird noch kommen. Okay, dann kommt es. Ah, du hast dann natürlich noch die ganzen anderen Sachen. Ja, klar. Okay, dann mach ich meine Number 2. Okay. Ja, meine Nummer 4 dabei. Ja. Numero dos. Dicke Fritten mit Gemüsesoja Bolognese und Chili Paprika Creme. Du kannst es sogar auswendig. Ja, klar. Es hört sich wuchtig an, finde ich. Ja, es ist ja auch dick. Also, wenn dicke Fritten nicht wuchtig sind, dann weiß ich auch nicht. Ich dachte eher an die Zutaten. So Paprika Creme, Soja Bolognese, Mund voll. Gemüse, ach so. Chili. Das sind gar nicht viele Sachen. Ja, aber ich bin trotzdem nicht satt. Ich bin Kritiker des Essens, klar. Also das brauchst du, ja, ist klar. Naja, okay. Was sind wir bei Nummer 2 jetzt? Nummer 2. Ja, weil auch bei diesem Essen hat mein infantiles Gehirn wieder sich da Bilder zusammengemalt. Und zwar bei Steckrübel Karottencurry. Ein Schelm, wer böse es dabei denkt. Ja, Steckrübel ist nicht schlecht. Ja, Steckrübel ist nicht schlecht. Ja, schmeckt gut, auf jeden Fall. Gut. Ich würde auf jeden Fall, wenn die Mensa es mal wieder anbietet, auch die Bifteki mal probieren. Bifteki, es klingt so geil. Ja, lass mal machen. Ja. Dann nehmen wir noch so, ich würde gerade sagen, nehmen wir noch so eine Griechenlandfahrt. Ja, mal so einen griechischen Mensa-Tag. Irgendwann ist vielleicht bestimmt auch mal wieder EM oder so. Dann hole ich mal ein Trikot raus von Karisteas. Okay. Und Number One, Drumroll. Number One. Meine Nummer 1 sind die Ingwer, Honig, Bio-Tofu, Sesamnudeln mit Gemüse und gerösteten Mandeln. Ja, ja, schön. Gemüse war sehr schön. Da war viel dabei, da dachte ich, da kann man viel draus machen. Und war gut. Die Steigerung irgendwie mit dem Ingwer. Ja, so. Aber, okay. Das lassen wir stehen. Die 1 wird schwierig. Für mich als Französisch. Nichtsprecher. Das Bœuf Bourguignon. Das ist wirklich ein Jose. Wie spricht man das aus? Egal. Es Bœuf Bourguignon. Ja, okay, ich bin all. Du hast auch überlegt, ob ich es nehmen soll. Aber dann dachte ich. Ich bin all hingegangen. Nur weil es französisch ist, das ist noch lange nicht sexy. Und das ich bin gescheitert. Ja. Und vor allem, ich habe mir dann überlegt, auch das komplette vorzulesen. Dann wäre halt Schmorgericht mit Rindfleisch, Rotwein, ja. Gemüse und Pilzen. Das klingt sexy. Das klingt sexy. Absolut, ja. Das klingt so super hart. Unsexy. Ich finde. Schmorgericht mit Rindfleisch. Nein, Schmorgericht. Ja, ja, ja, nee, okay. Also ich finde, bei Schmorgericht, ah ja, nee, da fängt es an zu brodeln. Okay. Auf jeden Fall. Okay. Ähnlich wie bei meiner Nummer 1. Und das ist. Auch ganz französisch. Das Knusperschnitzel. Oh, ist das französisch? Nee, natürlich nicht. Schade, dass ihr gerade den Zungenroller nicht sehen konntet. Der war phänomenal. Was? Am Ende des... Oh, mein Auslaut. Ja, genau, dann Auslaut. Wie bei Britney Spears früher, ne? Ja, weil... Ja. Ja. Gut. Ja. Number one. Ja, ah, ja, da, die Beilagen brauchen wir da gar nicht groß zu diskutieren. Spirelli, ja. Tomatensoße. Spirelli. Aber ja. Knusperschnitzel, Freunde. Mm-hmm. Wahrscheinlich werdet ihr das jetzt immer hören in eurem Kopf, wenn ihr dann das Gericht entsprechend auf dem Speiseplan seht. Aber das ist ja genau unser Ziel gewesen. So ich, ja. Dass man einfach auch diese Verbindung zum Essen so aufbauen kann. Sinnliche und Erfahrung. Genau, dass man da auch emotional irgendwie ein bisschen mehr Bezug zum Essen entwickelt. Das ist schon wichtig. Finden wir. Oder finde ich. Definitely. So macht das Essen auch Spaß. Das ist wieder ein hervorragender Schlusswort. So macht das Essen auch Spaß. Das war mein Werbeblock für vorher. Nein. Besser als ich letzte Woche. Ich war so depri ein bisschen meiner Abmoderation. Ach was. Aber deswegen bist du der Mann für dieses letzte Wort. Also dann. Also dann, mein letztes Wort ist, ich hoffe, dass es einen Speiseplan gibt, sehr, sehr bald, vielleicht morgen, vielleicht ist nächste Woche. Macht's gut, lasst euch einfach diese Beschreibungen nochmal auf der Zunge zergehen, beziehungsweise in eurem Ohr. Und bis bald. Ciao. Adios. Bye.